Nachwort des Editors. Aus einem wirren Müllhaufen wurde etwas halbwegs Lesbares gemacht. Grammatik, Rechtschreib, Logik und Zeichensetzungsfehler, also der Urreiner, wurden beibehalten. Bezüglich Inhalt, ich bin sprachlos. Fick dich. Autorische Grüße an alle und die Retards.